Abschnitt 3 aus David Copperfield, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 40. Kapitel: Der Wanderer. Wir hatten über die erzählten häuslichen Vorfälle an diesem Abend ein sehr ernstes Gespräch in der Buckinghamstraße. Meine Tante fühlte sich auf das Lebhafteste davon angeregt und ging hernach mehr als 2 Stunden lang mit verschränkten Armen im Zimmer auf und ab. Das tat sie stets, wenn ihre Stimmung besonders aus dem Gleichgewicht gekommen war, und der Umfang ihrer Aufregung war immer nach der Dauer ihres Gehens zu ermessen. Bei dieser Gelegenheit war sie so beunruhigt, dass sie die Schlafzimmertür öffnen und sich eine eigene Laufbahn durch sämtliche Schlafzimmer von einer Mauer bis zur anderen machen musste, und während Mr. Dick und ich ruhig bei dem Feuer saßen, ging sie auf dieser abgesteckten Bahn mit unverändertem Schritt und mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks auf und ab. Als Mr. Dick schlafen gegangen war und meine Tante und mich allein gelassen hatte, setzte ich mich hin, um den Brief an die beiden alten Damen zu schreiben. Sie war jetzt müde geworden und saß am Kamin, den Rock wie gewöhnlich in die Höhe gesteckt. Aber anstatt wie sonst da zu sitzen, das Glas auf dem Knie haltend, ließ sie es unbeachtet auf dem Kaminsims stehen und sah mich gedankenvoll an, den linken Ellenbogen auf den rechten Arm gestützt und das Kinn in der linken Hand. So oft ich sie ansah, begegnete ich ihrem Auge. »Ich bin in der allerbesten Stimmung, lieber Sohn«, sagte sie dann mit einem Nicken, »aber ich bin unruhig und bekümmert.« In meiner Geschäftigkeit bemerkte ich erst, als sie schon zu Bett war, dass sie ihren Schlaftrunk, wie sie es gewöhnlich nannte, unberührt auf dem Kaminsims hatte stehen lassen. Als ich an ihre Tür klopfte, um es ihr zu sagen, sagte sie, »Ich kann es heute nicht über das Herz bringen, es zu trinken, Trot«, schüttelte den Kopf und zog sich wieder zurück. Am anderen Morgen las sie meinen Brief an die beiden alten Damen und billigte ihn. Ich gab ihn auf die Post und hatte jetzt weiter nichts zu tun, als so geduldig als nur möglich war, auf eine Antwort zu warten. Ich wartete immer noch und wartete schon fast eine Woche lang, als ich eines Abends in einem Schneewetter den Doktor verließ und nach Hause ging. Es war ein kalter Tag gewesen und ein schneidender Westwind hatte eine Zeit lang geweht. Mit dem Abend hatte sich der Wind gelegt und es schneite jetzt in schweren, großen, dichten Flocken und die Straßen waren schon mit einer dichten Decke überzogen. Das Geräusch der Räder und der Tritte war so gedämpft, als ob die Straßen mit Federn überstreut wären. Mein kürzester Nachhauseweg, den ich natürlich bei solchem Wetter wählte, ging durch St. Martin's Lane. Die Kirche, welche der Straße ihren Namen gibt, stand damals weniger frei als jetzt. Als ich an den Stufen des Eingangs vorüberging, begegnete ich an der Ecke einer Frauensperson. Sie sah mich an, ging über die schmale Straße und verschwand. Ich kannte das Gesicht, ich hatte es irgendwo gesehen, aber ich konnte mich nicht erinnern, wo. Es waren an das Gesicht Erinnerungen geknüpft, die sofort wach wurden, aber ich dachte an ganz andere Sachen, als mir das Gesicht plötzlich aufstieß, und es verwirrte mich. Auf den Stufen der Kirche saß ein Mann, der ein Bündel auf den Schnee gelegt hatte, um es besser auf die Schulter zu nehmen. Ich sah gleichzeitig ihn und das Gesicht. Ich glaube nicht, dass ich vor Überraschung stillstand, aber wie ich weiterging, stand er auf, drehte sich um und kam mir entgegen. Ich stand Mr. Peggotty gegenüber. Jetzt besann ich mich auch auf das Gesicht. Es war Martha, der Emily an jenem Abend in der Küche das Geld gegeben. Martha Endel, neben der er seine Geliebte, wie wir Ham gesagt hatte, für alle im Meer versunkenen Schätze nicht hätte sehen mögen. Wir schüttelten uns herzlich die Hände. Anfangs konnte keiner von uns ein Wort hervorbringen. »Master Davy«, sagte er und drückte mir hart die Hand, »es tut meinem Herzen wohl, Sie zu sehen. Willkommen, willkommen. Willkommen, mein guter alter Freund, sagte ich. Ich wollte Sie heute Abend aufsuchen, sagte er. Aber da ich weiß, dass Sie mit Ihrer Tante zusammenwohnen, denn ich bin unten gewesen in Yarmouth, fürchtete ich, es sei zu spät. Ich wäre morgen früh ganz zeitig gekommen, ehe ich wieder abreiste. Wieder? Sagte ich. Ja, Sir, gab er zur Antwort und schüttelte geduldig den Kopf. Ich will morgen wieder fort. Wo wollen Sie jetzt hin? Frug ich. Ich wollte mir ein Nachtquartier suchen, sagte er und schüttelte den Schnee aus dem langen Haar. Zu jener Zeit führte ein Nebeneingang in den Hof des Goldenen Kreuzes, des Gasthofs, der mir in Verbindung mit seinem Unglück so denkwürdig war und in dessen unmittelbarer Nähe wir uns befanden. Ich wies auf den Torweg, gab ihm meinen Arm und wir gingen hinüber. Zwei oder drei Gastzimmer gingen auf den Hof hinaus, und da das eine leer war und ein gutes Feuer brannte, nahm ich ihn mit hinein. Als ich ihn bei Licht sah, bemerkte ich, dass nicht nur sein Haar lang und wirr, sondern auch sein Gesicht von der Sonne braun gebrannt war. Das Haar war auch grauer geworden, die Furchen auf dem Gesicht und der Stirn waren tiefer, aber er sah sehr kräftig und wie ein Mann aus, den ein fester Zweck aufrecht erhält und den nichts ermüden kann. Er schüttelte den Schnee von dem Hut und den Kleidern und wischte ihn aus dem Gesicht, während ich mich mit diesen Gedanken beschäftigte. »Ich will Ihnen erzählen, wo ich gewesen bin, Master Davy«, sagte er, »und was ich erfahren habe. Ich bin weit gewesen und habe wenig erfahren, aber ich will es Ihnen sagen.« Ich schellte, ihm etwas Warmes zum Trinken zu bestellen. Er wollte nichts anderes als Ale haben, und während sie geholt und am Feuer gewärmt wurde, saß ich in Gedanken da. Es lag ein schöner, tiefer Ernst auf seinem Gesicht, den ich nicht zu stören wagte. »Als sie noch ein Kind war«, begann er, bald nachdem wir uns allein fanden, »da redete sie mir oft von dem Meere vor und von den Ufern, wo das Meer dunkelblau wird und glänzend und funkelnd in der Sonne daliegt. Manchmal dachte ich, sie denke so viel daran, weil ihr Vater im Meere ertrunken war. Ich weiß es nicht, ob sie vielleicht glaubte oder hoffte, er wäre hingeschwemmt worden nach jenen Ländern, wo die Blumen immer blühen und der Himmel so schön ist. Wohl möglich hat sie eine solche kindliche Fantasie gehabt, erwiderte ich. Als sie mir verloren ging, sagte Mr. Peggotty, da wusste ich gleich, dass er sie nach jenen Gegenden bringen würde. Ich wusste es gleich, denn er hatte ihr oft Wunderdinge von ihnen erzählt und wie sie dort auch eine vornehme Dame sein sollte und wie er sich durch solche Geschichten zuerst Gehör bei ihr verschaffte. Als ich seine Mutter sah, da merkte ich gleich, dass ich recht hatte. Ich ging über den Kanal nach Frankreich und landete dort, als ob ich vom Himmel gefallen wäre. Ich sah die Tür sich bewegen und Schnee hereinwehen. Ich sah sie sich noch ein wenig mehr bewegen und eine Hand vorsichtig dazwischen greifen, um sie offen zu erhalten. »Ich suchte einen Engländer auf, der ein Amt hatte«, sagte Mr. Peggotty und sagte ihm, »ich wollte meine Nichte aufsuchen. Er verschaffte mir die Papiere, die ich brauchte, ich weiß nicht recht, wie sie heißen, und er wollte mir auch Geld geben. Aber ich dankte ihm, denn ich brauchte es nicht. Aber ich bin ihm dankbar für alles, was er getan hat. Ich habe schon nach verschiedenen Orten, durch welche sie kommen, geschrieben«, sagte er zu mir, »und ich werde mit vielen sprechen, die diesen Weg gehen, und viele werden sie kennen, weit weg von hier, wenn sie alleine reisen.« Ich sprach ihm so gut ich konnte meine Dankbarkeit aus und reiste durch Frankreich weiter. »Allein und zu Fuß?«, sagte ich. »Meistens zu Fuß«, gab er zur Antwort, »manchmal im Marktwagen mit dem Bauern, manchmal in Retourwagen, manche Meile des Tages zu Fuß und oft mit einem armen Soldaten, der zu seinen Verwandten nach Hause reiste. Ich konnte nicht mit ihm sprechen«, sagte Mr. Peggotty, »und er nicht mit mir, aber wir waren uns doch Gesellschaft auf der staubigen Straße.« Das sagte mir schon sein herzlicher Ton. Wenn ich in eine Stadt kam, fuhr er fort, suchte ich den Gasthof auf und wartete auf dem Hofe, bis ich jemand fand, der Englisch verstand, was meistens der Fall war. Dann sagte ich ihm, dass ich meine Nichte suche, und sie sagten mir, was für Herrschaften im Hause wären, und wenn welche da waren, die Emmeline ähnlich sahen, so wartete ich ab, bis sie herauskamen. War es nicht Emily, so ging ich weiter. Allmählich, wenn ich in ein neues Dorf zu den armen Leuten kam, kannten sie mich schon. Sie räumten mir einen Platz vor der Türe ihrer Hütte ein und gaben mir das Beste, was sie hatten, zu essen und zu trinken und eine Schlafstelle. Und manche Frau, Master Davy, die eine Tochter von Emmelines Alter hatte, hat draußen vor dem Dorfe an unseres Erlösers Kreuz auf mich gewartet, um mir solche Freundschaft zu erweisen. Manche hatten Töchter, die gestorben waren, und nur Gott weiß, wie gut diese Mütter gegen mich waren. Martha stand an der Tür. Ich sah ihr abgehärmtes, lauschendes Gesicht deutlich. Ich fürchtete nur, er werde sich umdrehen und sie sehen. Oft setzten sie ihre Kinder, vornehmlich die Mädchen, sagte Mr. Peggotty mir, auf die Knie, und manchmal hätten sie mich abends an ihren Türen sitzen sehen können, fast als ob es meines Goldkindes Kinder gewesen wären. Oh, mein Goldkind! Überwältigt von plötzlichem Schmerz schluchzte er laut. Ich legte meine zitternde Hand auf die Hand, womit er sein Gesicht bedeckte. »Ich danke Ihnen, Sir«, sagte er, »beachten Sie es weiter nicht.« Nach sehr kurzer Zeit entfernte er seine Hand wieder und steckte sie in die Brust und fuhr fort in seiner Erzählung. »Oft begleiteten Sie mich wohl eine halbe Stunde auf dem Wege, und als wir schieden und ich sagte, ich danke euch, Gott segne euch, schienen Sie es immer zu verstehen und antworteten freundlich. Endlich erreichte ich das Meer. Für einen solchen Mann wie ich bin, war es nicht schwer, sich die Überfahrt nach Italien zu verdienen. Das können Sie sich leicht denken. Als ich dorthin kam, wanderte ich weiter wie früher. Das Volk war ebenso gut gegen mich, und ich wäre von Stadt zu Stadt gewandert, vielleicht durch das ganze Land, wenn ich nicht Nachricht erhalten hätte, dass man sie in den Schweizer Bergen gesehen hatte. Jemand, der seinen Bedienten kannte, hatte sie dort alle drei gesehen und sagte mir, wie sie reisten und wo sie waren. Tag und Nacht wanderte ich den Bergen entgegen, Master Davy. Tag und Nacht. Aber je weiter ich kam, desto weiter schienen die Berge vor mir zurückzutreten. Aber endlich erreichte ich sie doch und stieg über sie. Als ich in die Nähe des Ortes kam, wo sie sein sollten, da fing ich an, bei mir zu denken, was soll ich tun, wenn ich sie vor mir sehe? Das lauschende Gesicht, unempfindlich gegen die raue Nacht, war immer noch an der Tür, und die Hände flehten mich, sie nicht zu verraten. »Ich habe nie an ihr gezweifelt«, sagte Mr. Peggotty. »Nein, nicht ein bisschen. Sie soll nur mein Gesicht sehen, meine Stimme hören, mich nur ansehen, damit sie sich wieder erinnert an die Häuslichkeit, die sie verlassen hat, und an das Kind, das sie gewesen ist. Und wenn sie eine Königin geworden wäre, würde sie niedergesunken sein vor meinen Füßen. Ich wusste es wohl. Wie oft in meinen Träumen hatte ich sie rufen hören, Onkel, und hatte sie wie tot vor mir niederfallen sehen. Wie oft in meinen Träumen hatte ich sie aufgehoben und zu ihr gesagt, liebe Emily, ich komme, um dir Verzeihung zu bringen und dich mit nach Hause zu nehmen. Er hielt inne und schüttelte den Kopf und fuhr mit einem Seufzer fort zu erzählen. Es galt mir jetzt nichts. Emily war mir alles. Ich kaufte einen Bauernmädchenanzug für sie, und ich wusste, wenn ich sie einmal fand, würde sie neben mir hergehen auf diesen rauen Wegen, wohin ich immer gehen würde, und mich nie, nie mehr verlassen. Ihr dieses Kleid anzuziehen und das, was sie trug, hinzuwerfen, sie wieder auf meinen Arm zu nehmen und der Heimat entgegenzuwandern, manchmal auf dem Wege auszuruhen und ihre wunden Füße und ihr noch wunderes Herz zu heilen. Und weiter dachte ich nichts. Ich glaube kaum, dass ich ihn angesehen hätte. Aber Master Davy, es sollte nicht sein. Noch nicht. Es war zu spät und sie waren schon vor Ort. Wohin konnte ich nicht erfahren. Einige sagten hierhin, andere sagten dorthin, aber ich fand nirgends Emmeline und ich reiste nach Hause. »Wie lange ist das her?« frug ich. »Nur ein paar Tage«, sagte Mr. Peggotty. »Ich bekam das alte Boot nach Dunkelwerden zu Gesicht und das Licht schimmerte im Fenster. Als ich herankam und durch die Scheiben blickte, sah ich die alte, treue Mrs. Gummidge allein am Feuer sitzen, wie wir es verabredet hatten. Ich rief, erschrick nicht, es ist Daniel, und ging hinein. Ich hätte nie gedacht, dass mir das alte Boot so unheimlich hätte vorkommen können.« Er zog jetzt sehr vorsichtig aus seiner Tasche ein kleines Paket von 2 oder 3 Briefen, die er auf den Tisch legte. »Der erste hier«, sagte er und nahm einen, »kam, ehe ich eine Woche fort war. Eine 50-Pfund-Note in einen Bogen Papier gewickelt, an mich adressiert und nachts unter die Tür gesteckt. Sie versuchte, ihre Hand zu verstellen, aber vor mir kann sie nichts verstellen.« Er machte den Brief sehr sorgfältig und genau in seiner früheren Form wieder zu und legte ihn auf die eine Seite. »Dieser kam an Mrs. Gummidge«, sagte er und öffnete den zweiten 2 oder 3 Tage später. Nachdem er ihn ein paar Augenblicke angesehen, reichte er ihn mir hin und setzte mit leiser Stimme hinzu, »Seien Sie so gut und lesen Sie ihn, Sir.« Ich las Folgendes. »Oh, was werdet ihr fühlen, wenn ihr diese Handschrift seht und wisst, dass sie von meiner bösen Hand kommt? Aber versucht's, nicht um meinetwillen, sondern um des guten Herzens meines Onkels willen, nur auf eine kleine Zeit mit weicherem Herzen meiner zu gedenken. Ich bitte euch, versucht's barmherziger zu sein gegen ein unglückliches Mädchen und auf ein Zettelchen zu schreiben, ob er sich wohl befindet und was er von mir sagte, bevor ihr aufhörtet, meinen Namen unter euch zu nennen. Und ob er abends, wenn meine alte Zeit des Nachhausekommens naht, aussieht, als ob er an eine dächte, die er früher so zärtlich liebte. Ach, mein Herz bricht, wenn ich daran denke. Ich falle vor euch nieder auf die Knie und bitte und flehe euch, nicht so streng gegen mich zu sein, als ich es verdiene, sondern gut und mild zu sein und mir etwas von ihm zu schreiben und es mir zu schicken. Nennt mich nicht eure Kleine, nennt mich nicht bei dem Namen, den ich geschändet habe, aber nehmt Rücksicht auf meine Seelenangst und habt wenigstens so weit Mitleid mit mir, dass ihr mir ein Wort von meinem Onkel schreibt, den meine Augen nie wieder sehen sollen. Wenn euer Herz hart gegen mich ist, mit Recht hart, das weiß ich wohl, oh, so bitte ich, fragt den, dem ich am wehesten getan habe, den, dessen Gattin ich werden sollte, ehe ihr mir meine demütige Bitte ganz abschlagt. Wenn er so barmherzig sein sollte, zu sagen, dass ihr etwas an mich schreiben sollt, ich glaube, er tut es, ja, ich glaube, er tut es, wenn ihr ihn nur darum fragt, denn sein Herz war immer voll Güte und Verzeihung, dann sagt ihm, aber nicht er, dass, wenn ich den Wind des Nachts wehen höre, es mir vorkommt, als käme er zornend herangebraust von ihm und dem Onkel und stiege zu Gott empor, um mich anzuklagen. Sagt ihm, dass, wenn ich morgen sterben würde, und ach, wenn ich vor Gott treten könnte, wie gerne würde ich sterben, so würde ich ihn und den Onkel mit meinen letzten Worten segnen und mit dem letzten Atemzuge für seine glückliche Häuslichkeit beten. Auch in diesem Briefe lag Geld, 5 Pfund. Es war ebenso wenig berührt als das andere und er packte es ebenso wieder ein. Ausführliche Instruktionen über die der Rückantwort zu gebenden Adresse waren beigefügt und obgleich er durch mehrere Hände gegangen war und mit keiner Sicherheit auf ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort schließen ließ, so war es doch nicht unwahrscheinlich, dass er an dem Orte geschrieben war, wo sie gewesen sein sollte. »Was wurde ihr geantwortet?« frug ich Mr. Peggotty. »Da Mrs. Gummidge nicht gut Briefe schreiben kann, so verfasste ihn Ham und sie schrieb ihn ab. Sie sagten mir, ich sei fort, um sie aufzusuchen und was ich zum Abschied gesprochen hatte.« »Sie haben ja noch einen Brief«, sagte ich. »Es ist Geld, Sir«, sagte Mr. Peggotty und öffnete ihn ein wenig. 10 Pfund, sehen Sie? Darinnen steht von einem wahren Freunde wie in dem ersten. Aber der erste wurde unter die Tür gesteckt und dies kam mit der Post vorgestern. Ich will Sie an dem Ort aufsuchen, den das Postzeichen angibt.« Er zeigte mir den Brief. Er kam aus einer Stadt des Oberrheins. Er hatte in Yarmouth ein paar auswärtige Kaufleute aufgefunden, welche die Gegend kannten, und sie hatten ihm eine flüchtige Skizze von einer Karte entworfen, die er recht gut verstand. Er legte sie vor uns auf den Tisch und verfolgte seinen Weg darauf mit dem Finger, das Kinn auf die eine Hand gestützt. Ich frug ihn, wie sich Ham befinde. Er schüttelte mit dem Kopf. »Er arbeitet so frisch und anhaltend, wie es einem Menschen nur möglich ist«, sagte er. »Sein Name ist in der ganzen Gegend so gut angeschrieben wie keines anderen Menschenname. Jeder Mann ist bereit, ihm zu helfen, und auch er hilft jedem gern. Klagen hört man ihn nie, aber meine Schwester meint, unter uns, dass es ihn tief getroffen hat.« »Der Arme, ich kann es wohl glauben.« »Sein Leben kümmert ihn nicht, Master Davy«, sagte Mr. Peggotty mit einem feierlichen Flüstern. »Wenn man im schlimmen Wetter jemanden für ein gefährliches Unternehmen braucht, so ist er da. Wenn etwas Anstrengendes und Gefährliches zu verrichten ist, so tritt er zuerst hervor, und dennoch ist er so sanft wie ein Kind. Jedes Kind in Yarmouth kennt ihn.« Er nahm die Briefe gedankenvoll zusammen, glättete sie mit der Hand, packte sie wieder ein und steckte sie sorgfältig in die Tasche. Das Gesicht war von der Tür verschwunden. Der Schnee wehte immer noch herein, aber sonst war nichts da. »Nun, da ich Sie heute Abend gesehen habe, Master Davy, und es tut mir gut«, sagte er mit einem Blick auf sein Gepäck, »so werde ich mich morgen früh bei Zeiten auf den Weg machen. Sie sehen, was ich hier habe«, fuhr er fort und legte die Hand auf die Tasche, wo er die Briefe hatte. »Ich habe nur die eine Sorge, dass mir etwas zustoßen könnte, ehe ich das Geld zurückgeben kann. Wenn ich sterben sollte und es verloren ginge oder gestohlen würde, und der andere wüsste nichts anders, als dass ich es angenommen hätte, so glaube ich nicht, dass ich es in der anderen Welt aushalten würde. Ich glaube, ich müsste zurück.« Er stand auf und ich folgte seinem Beispiele. Wir drückten uns noch einmal herzlich die Hand, ehe wir hinausgingen. »Ich würde 10.000 Meilen gehen«, sagte er, »bis ich tot niederfiele, um ihm das Geld vor die Füße zu werfen. Wenn ich das getan und meine Emily gefunden habe, so bin ich zufrieden. Wenn ich sie nicht finde, so hört sie vielleicht einmal, dass ihr Onkel sie zu suchen nur mit seinem Leben aufhörte, und kenne ich sie recht, so wird sie selbst dieser Gedanke zuletzt nach Hause führen.« Als wir hinaus in die kalte Nacht traten, sah ich die einsame Gestalt in der Ferne vor uns herschweben. Durch irgendeinen Vorwand bewog ich ihn, sich umzudrehen, und hielt ihn im Gespräch fest, bis sie fort war. Er sprach von einer kleinen Schenke auf der Straße nach Dover, wo er ein reinliches und einfaches Nachtquartier finden konnte. Ich begleitete ihn über die Westminsterbrücke und schied von ihm auf dem südlichen Ufer. Mir war es, als ob alles in Ehrfurcht vor ihm schweige, als er seine einsame Wanderung durch den Schnee wieder antrat. Ich kehrte nach dem Gasthof zurück und sah mich, noch beherrscht von der Erinnerung an jenes Gesicht, bange danach um. Es war nicht mehr da. Der Schnee hatte unsere vorigen Fußstapfen zugedeckt, meine neue Spur war die einzige sichtbare, und selbst diese verschwand, so stark schneite es, als ich mich umsah. Ende von Abschnitt 3. gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 17. Januar 2025.